Wenn einer kommt und sagt Ihnen, mach mal das und das, dann machen Sie das, ohne zu überlegen. Wie haben Sie sich denn das vorgestellt? Die Bauern würden das Gefängnis überfallen und Sie befreien? Dieses Gefängnis mit diesen Mauern, diesen Schlössern und den Beamten und ihren Waffen? Na schön. Ich habe hier ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft vorliegen. Ihre Untersuchungshaft ist aufgehoben. Wie? Sie können gehen. Ich bin frei? Ja. Wann? Sofort. Sie können das Gefängnis sofort verlassen. Ihre Sachen müssen Sie morgen abholen. Der Schließer ist nicht mehr da. Gewesen beim Bürgermeister. Aber ich war doch bei ihm, gleich am Morgen. Und er hat mir versprochen, dass er dich besucht. Er war nicht da. Tut sehr weh. Ja. Aber so sind sie alle, die Roten. Versprechen und nicht halten. Du warst wirklich bei ihm? Ich sag doch. Aber warum hast du mir nichts von den 1.000 Mark gesagt? Was denn für 1.000 Mark? Na, die 1.000 Mark für deine Fotos von der Ochsenpfändung, damals in Gramsow, hat mir Herr Karres gesagt. Dafür hast du 1.000 Mark bekommen. Quatsch, redet der. Max, ich weiß nicht mehr aus noch ein. Ich muss Martha einen Schlüpfer kaufen. Ich kann sie doch nicht ohne Schlüpfer in die Schule schicken. Die Jungs, Max. Ich habe das Geld nicht. Ja, ich sollte 500 Mark kriegen in Stolpe bei der Regierung. Aber da hieß es plötzlich, gleich geht eine Bombe hoch. Max, es ist zwar finster, aber guck mich trotzdem an. Lass mich in Ruhe. Ich bin todmüde. Du sollst mich ansehen. Ach, Max. Du lügst. Ja. Wem Tof, sag ich ihm. Wie die Wilden haben die Polizisten losgeschlagen. Und flehend erhobene Hände. Waren die Hände vielleicht zum Schlag erhoben? Was meinen Sie? Entschuldigen Sie, Frau Herbert. Die ungeheure Verantwortung, die auf uns Zeitungsleuten lastet, gebietet uns, erst sorgfältig zu wägen. Unsinn, Herr Heinzius. Ich bin von Balkonhut in mein Zimmer lopen. Ich müsste mir erbrechen! Gewiss, gewiss, gewiss. Die labilere weibliche Psyche. Es macht Ihnen Ehre, Fräulein. Fräulein Herbert. Der Chefredakteur der Altholmer Nachrichten wird vorläufig überhaupt nichts berichten. Erst mal abwarten, bis die Machtverhältnisse klar sind. Eherner Grundsatz, die Leute wissen erst, was geschehen ist, wenn sie es in der Zeitung lesen. Bis dahin ist nichts geschehen. Und interessanter kann es sowieso nicht sein als die von ihm stilistisch elegant beschriebene Affäre des Prinzen von Wales mit einer Tänzerin. Heiß. Nanu, Tredop. Morgen. Der Tredop ist wieder da. Das sieh mal an. Mensch, Mensch. Ach, dass man dich, alten Bombenschmeißer, wieder frei rumlaufen lässt. Wie war's denn im Kitschi? Bombenschmeißer. Aber nur Spaß. Ich bin im Bilde. Ach, ich freue mich, dass du wieder da bist. Wirklich? Wirklich. Ohne dich war's hier langweilig. Ja, leg gleich mal los. Die Tippfehler von dieser Kuh korrigieren. Ich muss zu Gebhardt und hinterher zum Roten Garais. Der und sein Polizeifritze haben doch den ganzen Mist gestern eingebrockt. Aber ich habe ihn was hingepfeffert, du. Augenblick, wieso musst du zu Gebhardt?